Deutschlandfunk, Studiozeit. Am 16. April wäre Rolf-Dieter Brinkmann 70 Jahre geworden. Der Kölner Autor, der fast im Alleingang in Deutschland einen literarischen Untergrund etablieren wollte, starb 1975, erst 35 Jahre alt, bei einem Autounfall in London. Heiner Müller nannte ihn einmal das einzige Genie in der westdeutschen Literatur. Und Klaus Teweleit schrieb, er wäre der einzig deutsche schreibende Poet dieser Jahre, der es wirklich aufnehmen konnte mit den Wörtern. Too much for euch, Leute, meinte Wolf Ondratschek. Brinkmann sah sich in der Tradition der amerikanischen Beatpoeten. Und er brachte die erste große Anthologie über die in Deutschland gänzlich unbekannte amerikanische Untergrundszene heraus, Acid. Barthelmy, Donald Barthelmy, William S. Burroughs und Charles Bukowski tauchten hier erstmals in deutscher Übersetzung auf. Mehrere Texte Brinkmanns wurden Hörspiele. Im Anschluss hören Sie einen Beitrag von Karl Lippegaus über Rolf-Dieter Brinkmann und die Musik. Rolf-Dieter Brinkmann. To a world filled with compromise, we make no contribution. Mit Christian Brückner. Regie Ulrich Gerhardt. Und sehen Sie, ich nahm mir Zeit so viel, wie ich gebraucht, und wenn das Jahre bedeutet, das heißt nicht irgendeine Zeit, sondern meine Zeit, und die Dinge wurden klar. Ich zog den abgegriffenen Kalender hervor und blätterte kühl die dreckigste Liste von Tagen auf den Tisch, die ein kalter Finger schnüffelnd entlang fuhr. Sie sind hoffentlich nicht hier, um ein paar tote Witze fallen zu lassen. Und ich sagte, nein, die toten Witze laufen alle draußen rum. Man händigte mir ein paar faule Freundlichkeiten aus, die erledigen sollten, aber da war ich schon weg und überließ ihn ihre faulen Freundlichkeiten selbst. 1. Mai 1971, unauffällig in einem dunklen Straßenanzug gekleidet, der in dem Gedränge verschwindet. Das ist praktisch, besonders wenn der Stoff gut ist, was natürlich teuer ist. Man kann sich aber dann in jeder Lage darin bewegen. Und so erkennt mich niemand. Ich werde nicht immerzu in dieser Gegenwart aus kontrollierten sinnlichen Eindrücken festgehalten und schlüpfe über die Grenzen. Keine endlosen Filzungen. Woher, wohin, sagen Sie mal, was ist denn das? Und man muss reden wie ein Wasserfall, wenn man nicht gerade seine getragenen Socken und Unterhosen oben aufliegen hat. Und in den meisten Fällen hilft auch das nicht. Sie sind ganz versessen darauf, in der Wäsche rumzuwühlen, dass einem schon beim Zusehen übel wird. Also ich bin selbst bei der Infrarotdurchleuchtung nicht da, bloß ein unauffälliger Tourist auf dem Flughafen. Und so führen Sie auch niemanden in die Kabine und tasten nichts als einen Schatten ab, sodass der Beamte, der mich dort hineinführt, nachdem er allein wieder rausgekommen ist, gefragt wird, ey Paul, was hast du denn allein in der Kabine gemacht? Filzt du dich schon selbst? Und er steht da und sieht verwirrt durch die gläserne Tür mit den vielen Fingerabdrücken auf den kleinen Bus, der draußen in dem scharfen, klaren Vormittagslicht steht und die Passagiere über das Betonfeld zur Maschine bringt. Träumst du? Sie sind hier im Dienst, da wird nicht geträumt. Ein trockenes Schnauben erfüllt den Raum. Und wie Sie wissen, Ihr Dienst dauert hier 24 Stunden. In der ausgetrockneten Luft wirkt die wählende Handbewegung so, als fasse sie alle die öden, farblosen Dienstjahre zusammen, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat, und verkünde im gleichen Moment die nächsten farblosen, öden Dienstjahre bis in alle Ewigkeit. Wenn Sie etwa glauben, Sie hätten danach Zeit zu träumen, wäre es besser, Sie besorgen sich schnell einen anderen Platz. Wird nicht mehr vorkommen, Chef, aber erlauben Sie, da war noch was? Der Blick wandert wieder hinaus zu der Stelle, wo eben noch der kleine Bus der Fluggesellschaft gestanden hat und jetzt nur das scharfe, klare Vormittagslicht über dem Beton zittert. Dann finden Sie es, suchen Sie es, überall und wenn es sein muss, in der letzten menschlichen Hautfalte. Wach auf. So schnell geht das. Sie suchen immer es. Und Gottverdammt, das ist immer etwas anderes und wechselt ständig die Form. Und was ist es anderes als Lehm? Ein stiller, wortloser Bereich, überall, in jeder Form bedrängt. Und wenn man sich allerdings die Form allein anschaut, ist die natürlich leer. Ich jedenfalls komme unbehelligt durch. Keiner hat mich gesehen und könnte sich also mit mir identifizieren. Denn das ist wieder so eine schäbige Masche, die läuft mit diesem Identifikationstrick auf der untersten Idiotenstufe. Schaffen Sie es immer wieder, einen mächtig auszuholen, immer auf die menschliche Tour. Und was ist schon mieser als diese Tour? Operation kalte Füße und Krebsgesellschaft fällt sonntags ausgeschlossen. Humans go home. Sehen aus wie formlose Fettklumpen, gefüllte rosa Beutel, bewacht von reglos in weiter Ferne dasitzenden alten Weibern, die sanft am Ärmel zupfen. Also, ich kann sehen, was ich sehe. Und schaue mich auf der wortlosen Ebene um, immer schön langsam. Von einem Augenblick zum anderen, je schneller das um mich her in dem einzelnen Augenblick rotiert, kein Gesicht, an das sich einer der Vorübergehenden auf der Straße erinnern würde, nur manchmal so etwas wie eine Stimme, die man als leichteste Berührung von etwas Eiskaltem am motorischen Sprachzentrum zu spüren glaubt, was nichts außer dieser kriechenden Wut in Form blöden Geschnatters hervorruft und auf die vergrämte Art Hass und Verwirrung, der die zerfallenen Lumpen und Kippen durcheinanderwirbeln, mit diesem immer gleichen Geräusch, monoton wie das Klappern kaputter Sonnenblenden, die gegen die Bürofenster schlagen. In trägem Halbschlaf blicken sie sich um und sehen nichts. Ich bin schon wieder fort. Da trotten sie zurück nach Haus. War bloß eine Illusion, während der Schrecken nachträglich die Eingeweide zusammenzieht und man sich fragt, ob die Nerven schon so weit runter sind, am hellen Tag Gespenster zu sehen, ehe sie sich wieder darauf besinnen, dass sie ja zu den netten Leuten dieses Landes zählen. Was ist denn los? Verstehe überhaupt nichts mehr. Ich glaube, da ist tatsächlich sowas wie eine Revolution am Gang. Mutter schließt die Tür, versteckt die Kinder. Sind die Rollläden alle runtergelassen, Schätzchen? Ich hoffe, du hast nach dem Spinat gesehen, den ich letzte Woche in der Ecke des Gartens gepflanzt habe. Was macht er? Gute Nacht. Er dreht sich auf die Seite und ein Furz entweicht in die dunkle Schlafkammer. So eine alte Kuh stöhnt im Schlaf. Das Wissen ist auf den Inhalt der Mülleimer beschränkt. Da fliegt ihm die Scheiße in die Fresse zurück. Erschreckt fährt er aus dem Schlaf auf. Was ist das? Das ist ein Beutel mit Scheiße. Sie scheißen den Beutel und werfen damit. Das ist was? Scheiße. Oh Gott, Scheiße. Sei bloß vorsichtig. In was für einer Scheißzeit wir leben müssen. Zeit für eine Revolution? Ach, längst verseucht. Riechen Sie das ranzige Kölnischwasser. 4711, dieser vertrockneten Nuss. Defekation als Platzbehauptung. Viele Grüße von den ranzigen Rändern des Tourismus. Was ist los? Camping in Dosen, Paradise Now. Hier baut Dr. Rüger Herkules Hochhäuser. Erstickt das erste Licht. Cellavi aus der Musikbox. Reduktion auf anaerobe Bakterien. Vergnügt. Funkelnde Schweineaugen verspritzen Empörung. Das hier ist ein friedliches Land, seine Bürger sind wohlhabend und ehrbar. Die Affen lassen wir am besten, wo sie sind. Auf dem leicht abfallenden Rasenstück hinter dem gläsernen, terrassenförmig angelegten Villenbauweiden 2, 3 Ziegen. Von dem mit Fellen ausgelegten Schlafzimmer sind in der Ferne die roten Lichter der Flugschneise zu sehen. Ist das nicht romantisch? Die Kaninchen haben alle Namen, hohe Kiefern umstehen das Haus. Also ich halte mich an meine Sammlung Forscher und entdecke auf Medaillen, Silber, Zinn, Bronze. Schauen Sie hier, Pierre-Jean David d'Angers, das seltenste Stück, sogar zum internationalen Kongress der Fédération Internationale d'une Medaille geholt. Und hier, diese Medaille, die gibt es nur einmal und sie zeigt mich. Ein leichtes Zupfen am Ärmel. Da ist er zu einer alten Frau geworden und das rosige, zarte Gesichtsfleisch, zäh wie der mürbe, ledrige Hintern einer alten Kuh, in einem höhnischen Grinsen erstarrt. Ein muffiger Geruch breitet sich aus. Er schien direkt aus diesem Hintern zu strömen, der ehemals sein Gesicht war, zart und wohlgepflegt. Darf ich Ihnen jetzt meine Familie vorstellen, sagte er, ohne dass man seine Stimme gehört hätte. Und in einer endlosen Reihe öffnen sich die farblosen Bilder in seinen Augen, als bekäme man stark gesüßten Kaffeeaufguss vorgesetzt. Und ich lernte schnell. Sie spielen dieses Wirklichkeitsspiel mit keiner wirklichen Karte in der Hand, aber Ziegen auf dem Gras, Kiefern und in der Dunkelheit das rhythmische Aufleuchten der roten Signallampen, die Lichter in dem gläsernen Haus verlöschen. Durch den hellen Fleck am Ende der Straße schaukeln in wilden Sturzflügen blinde Nachtfalter. Das einzige Geräusch in der phantomhaften Stille des kleinen sauberen Vororts mit den Reihen sauberer kleiner Phantomhäuschen weit weg von den Tränengasbomben, eins nach dem anderen und alle um 21:30 abends total verrammelt, ist das gleichmäßige Sirren der Neonleuchtstäbe über der Straße. Ist das hier ein Vorort der Toten, heiliger Ort? Ich ging eine dieser schmalen, sauberen Asphaltstraßen entlang, wirklich der sauberste Asphalt, den man sich vorstellen kann, und kam zu einer Abzweigung. Ich blickte wieder die gleiche schmale, gerade gezogene Straße entlang und alles war totenstill. Vor jedem Fenster waren die Rollläden heruntergelassen, sogar vor den kleinen viereckigen Toilettenfensterchen. Jenseits der weiß ausgeleuchteten Kreuzung begann ein brachliegendes, unkrautüberwuchertes Feld. Im nächsten Frühjahr würden dort bereits weitere endlose Reihen gleichförmiger, sauberer, kleiner Häuschen stehen. Abends um 21:30 total verrammelt. Und phantomhafte, schmale Straßenstücke weiß in der von Schwärmen flatternder, blinder Nachtfalter durchschwirrten Dunkelheit ausgeleuchtet. Und alle toten, bewegungslosen Jahre fingen hier noch einmal an, in diesen Brutstätten von Recht, Ordnung fixiert zu starrer Wirklichkeit. Und die heißt immer Rollläden, die sogar vor den Toilettenfenstern 21:30 abends runtergelassen sind. Eine leblose Stille hängt über Briefmarken, Alben und Münzsammlungen. Und eine pelzige Hand streift lautlos über die dunkle braune Holztäfelung, aufgespießte Schmetterlinge im gewundenen Treppenaufgang, der Familiendreck. Anmerkung, wie mir einmal ein hohes Tier der großen Kontrollmaschine Fernsehen erklärte, wo er von Stockwerk zu Stockwerk mühsam hochgekrochen ist, und das heißt von Arschloch zu Arschloch, lange Vorzimmerjahre hindurch, Oft stand er für Augenblicke an einem der vielen vorhanglosen Fenster und blickte ohne zu sehen ins Tageslicht. Ich habe ihn dort bewegungslos stehen sehen, ein weißer Fetzen, der im metallenen Fensterrahmen ein bisschen Luft um seine Hämorrhoiden streichen ließ. Auf dem Brett vor ihm gespülte Kaffeetassen und der Wassertopf mit einem Tauchsieder. Also was kann er sich jetzt nur anderes wünschen, als dass ihm ein Finger hinten reinfällt? Du musst ihn tiefer ins Arschloch stecken und kräftig rühren, sonst fühle ich da nichts. Die dicken, walzenförmigen Gebilde ragen aus dem After heraus, Jahre abnormer Zusammenziehung des großen Ringmuskels, Jahre übermäßig ängstlichen Pressens beim Stuhlgang, Jahre verkrampfter Muskeln und blutig gewärmter Scheiße liegen hinter ihm. Sollte das alles umsonst gewesen sein? Morgens das angestrengte, ängstliche Starren ins Becken, ob sich die Farbe des Kots vielleicht entscheidend geändert hat. Also, sagte er, Ihnen ist alles zu zeigen erlaubt, in Farbe oder Schwarz-Weiß, ganz wie Sie möchten, mit Stanztechnik oder ohne. Und wenn es sein muss, besorgen wir Ihnen ein ganzes Bataillon mit Stabs- und Versorgungskompanie als Statisten von der Armee. Oder wir lassen den Kölner Dom in natürlicher Größe in unserem Studio nachbauen. Und damit Sie merken, wie tatsächlich großzügig wir hier sind und keineswegs prüde, kann ich Ihnen für eine schöne farbige Sequenz nun sogar meine dicken, walzenförmigen Dinger zur Verfügung stellen. Er lachte das gepflegte, ein wenig meckernde Lachen. Und da ich ein unerfahrener Mann im Schaugeschäft war, begriff ich nicht, worauf sich sein trockenes, ein wenig meckerndes Lachen bezog. Vielleicht auf das Angebot, die Hämorrhoiden für einen farbigen, sozialkritischen Fernsehfilm zur Verfügung zu stellen. Jedenfalls hörte er abrupt auf und blickte versonnen auf den fernen silbernen Streifen am Horizont über den Parkplätzen, Buden, sommerlichen Hinterhöfen, in die ein schwacher Wind Spuren blassen, harten Staubes trägt, der von weit her kommt. Dann wurde sein gebräuntes, kindliches Gesicht traurig, bevor er es auf die eingedeutschte amerikanische Art wieder den geschäftstüchtigen Zug annahm und er mit einem leichten Achselzucken den Augenblick schloss, während es da mir klar wurde, dass er auf eine wortlose Art die verschiedenen Kanäle zur Benutzung offeriert hatte und ich mit einem letzten Blick erfasste, wie alle diese angebotenen Kanäle mit derselben Jauche gefüllt waren und wie nur so Werbefilme für irgendwelche schon seit langer Zeit bestehende humane Ideen gedreht werden konnten. Nur eins dürfen Sie nicht, das ist die Familie schinden. Also sonst gelber, harter Sand von weit her, der sich in den lichtlosen Hinterhöfen dreht, blasse Silberwölkchen im hochsommerlichen Blau über der Stadt, Geruch alter Autoreifen und eine kindliche Figur in weißem Oberhemd bewegungslos an einem Fenster des Bürohauses für einen Augenblick sichtbar mit tierhaft traurigem, starrem Gesicht. Auch Sie können ihn dort stehen sehen. Ich zuckte jetzt meinerseits mit den Schultern. Space is Dream, schreibt der amerikanische Dichter William Seward Burroughs. Weißes Licht wird still durch die breite Flügeltür, vierter Stock ins Zimmer fallen. Hier in der Gegenwart eines Abends führt mich geisterhaft fort in die Stille eines vergessenen Septemberdatums vor Jahren. Nicht mehr hier und dort über dem Asphalt ein Licht, weit weg über den schwarzen Schatten der Bäume, mit einer Art Junge allein vor diesem Licht in einem Zimmer neben dem Radio am Fenster und so etwas wie ein Pfiff in der Ferne, ein Zug, den er nicht sehen konnte, kam aus der Vergangenheit zurück und berührte ihn in der Stille von allem schon weit fortgegangen. Als er sich tiefer in das Zimmer bewegte, war das auf eine andere Art leer wie vorher, mit nur noch so Straßenlampen im Dunkeln über dem Asphalt, wohin ich blickte, weit draußen im Raum ein toter Junge. Viel Glück, hat dort lange Zeit gewartet und schüttelte dann traurig den Kopf. Wo werden Sie nächsten Dienstag sein? Der tote Junge winkte und drehte sich um. Ist alles eine Illusion, nicht wahr, hier in dieser dämmerigen, stillen Stadt, wo ich noch nie war, mit den schwarzen Schatten der Bäume und hinter den schwarzen Schatten der Bäume die stillen Hotels. Ich sammle alte Ansichtspostkarten, dämmerige, stille Straßen und schwarze Schatten von Bäumen die Straße hinunter. Werden Sie das nicht auch einmal tun? Sagte der Portier, händigte den Schlüssel aus zu einem Zimmer, das gar nicht vorhanden war. Breite Flügeltür, weißes Licht, das hereinfällt. Dort werde ich warten und winke dem toten Jungen das viel Glück zu. 21. Juli 1969. Haben Sie sich gut erholt? Schimmert grün auf und kriecht durch das persönliche Eigentum. 3.56 Uhr, erster Mensch, Neil Armstrong, der den Mond betrat, wird in der Wochenendausgabe neben dem gealterten Grinsen eines englischen Stars vom 28. 29. August 1971 sagen, ich hatte wirklich gehofft, der Eindruck würde weitreichender sein, als er war. Ich hatte gehofft, er würde den menschlichen Geist von einigen irdischen, zeitgebundenen Problemen, denen sich unsere Gesellschaft gegenüber sieht, lösen. Ich habe nicht so viel davon bemerkt, wie ich damals glaubte, und quittiert den Dienst in dem staubigen, zerfallenen Foto des menschlichen Geistes von heute, hat kein Interesse an irgendwas, verstopft wie ein Lokus im Hinterhaus, wo sich das Lächeln der Filmstars trifft. Sind Sie nicht der hartgesottene Bursche aus dem Vorstadtkino? Kreischendes Furzen, das in die schmierige Nacht entweicht. Die Hauptsache, die Kohlen stimmen. Eingesperrt für immer in dieser Gegenwart, wo harter gelber Sand von weit her sich in kreisenden Spiralen über den Asphalt dreht. Das zersplitterte Bild einmal lebendiger Städte, wo du nur im Traum gewesen bist und der liegt von dir im Raum. Ich verließ das Zimmer. Das Empfinden, das ich in dem Augenblick hatte, als ich auf den Fahrstuhl am Ende des hellen, leeren Flurs zuging, war das eines grässlichen Unfalls, der vor längerer Zeit in den Leuten hier passiert sein musste und der sie innen lautlos verstümmelt hatte. So lebten sie in diesen Stümmelformen von geringer Variationsbreite weiter abgeschlossen in der Zeit mit einer toten Hand am Telefon. Nebenbei zitiere ich aus einem Brief: Es wird immer schwerer, die Gegenwart festzuhalten. Ich gehe unter einem Apfelbaum und es ist nicht heute, sondern ein Tag vor 10 Jahren, aber dieser Tag ist klar da. Die Gegenwart wird zu einer Form der Erinnerung, sogar die Nase und die Augen fangen an, sich zu erinnern. Ich bin kein Freund von Erinnerungen, aber ich finde Erinnerung interessant. Sie lebt von der Gegenwart und von einem bestimmten Grad an ist bereits übermorgen eine Erinnerung von heute und dann wird's bösartig, eine Operation kalte Füße, die im vollen Gang ist. Ich trat hinaus auf die Straße und da lag wieder das Gefühl eines grässlichen Unfalls in der Luft. Eine Frau schob einen Kinderwagen über den Steinplatz und beide Frauen mit Kinderwagen verströmten den leibhaftigen Unfallgeruch. Ich zitiere aus einem Brief Helmut Piepers, eines Freundes aus den Tagen, da ich noch auf dem Rummelplatz an der Raupenbahn arbeitete. Alles kaputt, Schlange ist Quatsch, ist in der Tat Selbstmord. Geh so lange durch die Innenstadt, bis du diese Hass- und Ekelgefühle verloren hast. Weshalb hängt man so sehr am Leben? Vielleicht, weil es gar nicht mehr das eigene Leben ist. Man führt das Leben eines anderen aus, lebt nur noch für andere, wie auch alle Wörter, die man spricht, nicht eigentlich für einen selbst nützlich sind. Also zurück in die Lautlosigkeit wehender Staubschleier. Aus einem leeren Fenster gleitet über die abrückelnden Fassaden pulsierende Froschhaut und Haarausfall nach der Geburt, die Haut wie Zeitungspapier und Rums. Jetzt sind wir beide ganz allein, du und ich, geistert weiter und weiter durch die Vororte Generationen. Auf verwackelten Familienfotos, in schimmligen Alben haben die Türen zufallen lassen. Nie ist Gegenwart vorhanden, nur Vergangenheit, die weiter und weiter in die Zukunft hinein verlängert wird. Und wenn das nicht zu einer hübschen Explosion führt, was führt dann überhaupt zu einer hübschen Explosion? Der Straßenjunge aus dem Nachbarhaus faltet die Zeitung von gestern zu einem Papierschiffchen und lässt es heute in der verwischten Dämmerung den mit Jauche gefüllten Kanal hinunterfahren. Was die Welt braucht, ist mehr Liebe, kommt quietschend aus der Hosentasche, an der Wand leckt fleischfarbenes, ätzendes Licht ein Loch in die Tapete und frisst glatt Mörtel und Ziegelsteine weg. Die zwei, du und ich allein, schauen auf das Loch. Durch das blaustichige, imaginäre, nackte Körper steigen. Sie beginnen dort, ihre dreckigen Wortspiele zu spielen. Das Wort ist Fleisch geworden. Kommt's bei dir schon, fragt einer von beiden, du und ich. Ein zwanghaftes Ticken im Hals, jemand klopft dort an. Er kommt in der Kehle. Lass die Platten noch einmal laufen, schmilzt zu dem Brei totaler Identifikation. Und einer von beiden, du und ich allein, setzt sich das Toupet aus Sperma, verklebtem, brüchigem Schamhaar auf und dreht sich vor dem verstellbaren Spiegel ziemlich barock. Sie erinnern sich doch, dass einmal, als du und ich ganz allein exotisch gefunden zu haben mit Melodien, rote Segel im Sonnenuntergang und Liebesbriefe im Sand, die nicht lügen nach Liebe, ist eine sehr helle Sache geronnen zu Erdbeerfeld für immer und sie kommt in Farben, Schwester Morphin, ich krieg keine Befriedigung, lasst uns eine Nacht zusammen verbringen und was sonst noch an Melodien in den Körper reingejagt worden ist für du und ich allein von einer Menge Popsängern rund um die Welt, die eine Menge Dreck rund um die Welt erzählen in den Diskotheken, gleich Gaskammern voll Musik von Stalingrad bis Tokio und Dallas, Berlin, Hiroshima, London, Köln, über Portofino, Amsterdam und Frankfurt, immer für du und ich die Love Story. Das Selbstmordprogramm bis in die Rundfunksendungen am Nachmittag für junge Leute mit Fragen. Sie ihren Kultusminister zusammengemixt von dem Alka-Seltzer rülpsenden Jockey. Na Frank, leg nochmal den Nuttensong auf, wenn du dein Pizzbuin rausgerotzt hast. So reiten wir beide, du und ich, auf der fröhlichen Welle die Jahre hinunter und hops. Vom verliebten Club zum Panoptikum, rüber zum gelben Finger gegenüber dem Kreml, mit der größten Lichtschau und Gastspiel Hippotapsus zurück zu den schaukelnden blinden Faltern 9:30 über der Kreuzung am Ende der Siedlung, wo die Kartoffelbeete still hinter dem Haus liegen. Vor den Phantomhäuschen stehen mit viel Raum um sich die Mülltonnen. Hier im Dunkeln, auf der weiß gestrichenen Holzbank mit schaukelnden, blinden Faltern und Wind in den Tomatenranken und Bohnen, hab ich für dich gewichst. Erinnerst du dich, Liebling? Als nur noch so ein bisschen wässriges, schleimiges Blut rausspritzte, hast du mir gesagt, dass du mich immer lieben würdest. Und dann dachten wir beide, du und ich, gemeinsam daran, alle Rollläden 9:30 runterzulassen. Tote Witze am Ende der Straße nennen das bis in alle Ewigkeit ihre Wirklichkeit. Es gibt keine bessere Rückstände eines Traums, an den sich keiner erinnern kann. Das Luftgewehr am Wochenende auf den Knien und grässliche Unterhaltungen über den von Würmern geplagten Hund steigen aus den Blättern und ranken auf in einen rauchigen gelben Himmel. Ein Besucher aus der Zukunft, nun, ich meine, schwerlich verstehen, warum gerade das 1971 Homo sapiens genannt wird, winkt lässig, entspannt ab wie eine Gestalt, die schwarz vor der Helle eines Türausschnitts abgehoben schlagartig verschwindet. Du, ich glaube, der Spinat steht da an einer zu feuchten Stelle. Wollen Sie mich verkohlen? Oben IBM und unten läuft die Pisse raus. Sagtest du etwas, Liebling? Koffer und Gepäckstücke schaukeln im Bus, der sich durch die zerfressene blasse Zone zwischen Flughafen und der Stadt hindurch bewegt. Das flache Gelände macht einen fanatischen Eindruck, der von dem Graben, Baggern und karrenden Lastwagen herrührt, die überall verstreut darin anzutreffen waren, etwas grün, ein paar übrig gebliebene enge Felder, weißgrau verstaubte Büsche entlang der Fahrbahn und dann wieder öde, neu errichtete Wohngebiete. Ich dachte verträumt daran, dass ich die stillsten und hellsten Tage mitten im Krieg erlebt hatte. Ab und zu erlaube ich mir diese Sentimentalität, ausgeschlüpfte Kaulquappen an einem stillen Feuerlöschteich, die in eine silberne Zigarettendose gesperrt werden, Spiele am Bahndamm an einem der endlosen weißen Vormittage und das schwarze, dampfende Fauchen eines vorüberrollenden Zuges in der enormen Weite eines solchen Sommers verliert sich das Klappern der Räder nicht so schnell und keiner da, der etwas sagt. Da legte ich den Kopf an einen der schwarzen, geteerten Telegrafenmasten und hörte in der Ferne das Summen. Dann legte ich den Kopf auf den glänzenden Schienenstrang und hörte noch einmal so weit in die Ferne. Und tatsächlich waren nicht viele Wörter da, die aufpassten, wohin ich ging. Die Kaulquappen erstickt in der silbernen Zigarettendose. Ich ging von dem stillen Feuerlöschteich hinter dem rostigen Drahtzaun fort und öffnete die flache silberne Dose. Da sah ich eine violette Farbe, die auf den Boden tropfte. Gelber Rauch und Flammen schlugen hinter den Bäumen in die Luft und ab und zu schoss eine feurige Garbe Funken aus dem stillen Bild, das immerzu runterbrannte. Ich lachte. Die Kaulquappen waren alle erstickt. Wenn du sie auffrisst, kannst du besser sehen. Hey, was ist mit dem Regenwurm? Hast du ihn schon runtergeschluckt? Komm, wir stöbern ein paar Ratten auf und schlagen sie tot, du weißt doch wo. Kommt's bei dir schon. Stangenpulver. Die Kehrseite der Erinnerung ist die Halluzination. Und ich könnte natürlich wie jeder eine Menge solcher Geschichten erzählen, wo Stangenpulver runterbrennt und erste Schamhaare sprießen. Mit kräftigen Bewegungen reiben sich Jungen versponnen in den farbigen Tagträumen auf dem Lokus der Schule gegenseitig die Geschlechtsteile. Eine Wasserratte ist an dem faulenden Bach aufgeschreckt worden und da liegt so etwas roh und fleischig in der Sonne, die auf den zertrümmerten Gelenken und herausgequollenen Gedärmen aufblitzt und zuckt noch etwas auf dem schwarzen, schlackenbestreuten Weg, so ein Knäuel kurzer, glänzender Haare, das Fell von den Stockschlägen zerrissen und in dem Staub verschmierten rohen Etwas, das wenig geblutet hat und kaum noch zuckt, fällt Sonne roh und scharf auf die zerschmetterten, zarten Gelenke, die hier und da hervorstehen, da zuckt auch diese glänzende, scharfe Heiligkeit. Und die Jungen lachen und schreien und verschwinden verschwitzt über den weiten leeren Schulhof der Kleinstadt zurück in den Rest eines offenen weiten Nachmittags über der Stadt und dem Geschlängel eines faulenden Baches, den Straßen und Plätzen mit den geschrumpften Schatten auf dem Asphalt und hoch über den sommerlich versenkten Feldern und Wiesengeländen hellblau und grenzenlos. Natürlich ist da noch einmal die Armeepistole, die gefunden wird. Und da sind auch die Schüsse aus dieser Pistole in den glänzenden weiten Nachmittagsrest. Und da ist das weggerissene Gesicht und sind die weggerissenen Beine des kleinen stotternden Jungen aus dem Nachbarhaus, der mit einer Granate gespielt hat. Und ich sehe da die vielen bläulichen Narben über den ganzen Körper verteilt, als er sich zum Baden auszieht. Du kannst ruhig mit den Fingern drüber hinwegfahren, sie tun nicht weh. Während ich mich hier schaukelnd wie die Koffer und anderen Gepäckstücke in dem Bus vorbei an rauchenden Müllhalden und wilden Abfallgruben, verschimmelten Matratzen, rostigen Konservendosen, Autobleche und faulendes Holz dort in der Zeit weit an mir vorbei bewege. Anmerkung, und ich denke, warum das weinerliche Jammern? Dieser Grad an Verseuchung ist nichts anderes als ein anderer Ausdruck für den Grad innerer Verseuchung, hä? Ja? Lächelnde alte Herren müssen aufpassen, dass ihnen nicht die Zigarrenasche auf den Anzug oder das kalte Buffet im Rathaus fällt. Flecken aufblitzendes Staniolpapier wie lautlose Schüsse aus einem Armee-Revolver am Nachmittag, umgeben von der blau vernarbenden Stille. Die Jungen dort drüben winken, zurückgelassen in der Zeit, traurig und mit Musik, sehr schnell ausverkauft und endgültig verschaukelt von der Zigarrenasche im Rathaus, die dort auf das kalte Buffet fällt. Ein abgestandenes Lächeln lässt routiniert die Bemerkung fallen, stecken geblieben in der Pubertät. Und wer hat mehr Berechtigung zu lächeln als die Totengräber? Und sie alle lächeln sich in Massen durch die Medien und katapultieren sich so in einem Reihen auf die aschige Art mit kalten Buffets und Unterschriften, die schon erloschen sind, sobald die Hand den letzten Schnörkel gedreht hat. Also war das so, eine tote Hand am Telefon, kalte Füße und Augen mit Stricknadeln ausgestochen, müde und schnell verbraucht. Ja, auch ich habe die schäbige Mitgliedskarte für den Paradiesclub am Ende der Müllkippe angeboten bekommen. Zu einem Gesicht, das wie Paraffin schmilzt, zerreißt den Schein. Blöder Schmelz, ewiger Orgelkonzerte und da platzendes Blau stürzt runter und runter. Gebrochene Vegetation kriecht herum, farblose Angst und versteinerter, bilderloser Schmerz. Hier wird geschlossen, Rabattmarkensüchtige, die mit Kommunikationssüchtigen um die letzte Wette feilschen, nachdem das Rennen gelaufen ist, bloß noch Attrappen, die sich zu dem Lockruf auf verschimmelter Kuhhaut getrommelt bewegen. Ein Aufstand der Pantoffeltierchen im Hinterhaus. Geht mich nichts mehr an. Wahllos zusammengestürzt zu Grotten und Strandgeröll. Vielleicht findest du da den Kieferknochen wieder, Schritt für Schritt zurück. Vom sprechenden Tier zu rätselhafter Kohlenstoffverbindung bin das ich. Gehaltscheck zum Ersticken. Mit Fantasien einer unbefleckten Herstellung. Tappt durch den Wortmüll nach Haus. Kühl und sachlich, mit Verstand umgebracht, so leicht geht das. Die Bilder mit frostiger Kälte aussortiert. Winter neuester Zeit, abgeklapperte Gegend psychosomatischer Selbstmorde. Die Hirnrinde schämt sich. Im Schema verkommen des Reflexivpronomen steht sich selbst im Weg. Kommst du auch daher als zielblödes Du? Verkrochen hinter dem Grümpel, bist du so lieb? Das amtliche Lächeln auf Mauerreste und Trümmergrundstücke projiziert. Frage, wer hat hier den Gashahn aufgedreht und sortiert was aus? Zugemauerte Fenster und mit der Zeitung in der Hand durch bleigraue Parks streichen Kinder mit der Nationalhymne um den Hals. Einigkeit von Schwanz und Fotze an von Hunden verkoteten Sonntagen. Eine flimmernde Guckkastenschau macht ganz taumlich im nächsten Moment erfroren. Also wo ist die Zeit geblieben? Ein Tropfen Entropie. Unter den schwarzen überhängenden Blätterschatten langsam zerfallen und sortiert was aus? Zugemauerte Fenster und nitroglyphischen Krampf, ausgehustet auf dem Bildschirm, am Ende der Schallplatte. Wo kommst du gewesen? Alle Toten und Lebendigen, wo ist da der Unterschied? Abgestellt auf ein totes Gleise. Wie das dünne Flimmern an der Grenze, wo sich der Sinn verliert. Und weitere Jahre scheinen tot. Ist das die entsprechende Antwort? Hat lange auf dem rostigen Totengleis gewartet, Wort für Wort in langer, klappriger Zug, das Holz zwischen den Eisen weggefault, hölzerne Boxen und Schweinepferchen neben der Verladerampe, noch hängt so ein Quieken und Grunzen in der Luft. Wer handelt jetzt damit? Mürrisch auf allen Straßen, wo Unkraut zwischen den Fugen sprießt, jemand schickt einen Idioten mit kahlgeschorenem Kopf und auf dem kahlgeschorenen Schädel wundgekratzte Stellen. Auf dem Bett voll toter Motten liegt paralysiert das Gedächtnis und wartet. Bin zittrig zu, jetzt kann ich handeln. Paralysierte Schau ist wie das, was von der Straße in den dämmerigen Hausflur geweht wird. Knisterndes Zellophan von Erdnusstüten, Zeitungsfetzen, Kippen und dieses braune Werk Laub, der ganze Rest eines Totensturms. Trink deinen Kaffee und schreib diese hübsche Ansichtspostkarte, ganz wie du dir vorgenommen hast. Zitternd und fröstelnd an so einem Vormittag holst du Teufel, wo ich bin. Tu Komfort, sagte das Schwein und zog an jedem Finger und die Fingerknöchel gaben das knackende Geräusch ab. Keine Sonne, aber da war wieder der brandige Geruch. Schwarze Rauchwolken, die hinter den Bäumen den Bahndamm entlang aufquollen und die Silhouetten der Häuser dahinter wie nach einem Brandbombenabwurf qualmend und rauchig an dem sonnenlosen, vergessenen Tage. Wirst gut dafür bezahlt. Die gute Bezahlung verkauft aus an einem dieser Tage. Das bin ich, wie gesagt. Geh vorbei. Ein schnelles Foto, das in gelben, streifigen Flammen aufgeht. Ich biete immer nur den letzten Dreck an. Sie kennen mich doch. Ich bin die alte, humane Haut. Ist hier wer, der sich ernstlich beschweren möchte? Die kalte Zigarettenasche fällt auf das kalte Buffet am Ende dieser Tage. Die gedunsenen Leiber zerfließen und gleiten mechanisch in eine schleimige, diffuse Form zurück. Sehen Sie doch, ruft so ein Ding, dass der geschäftsführende Sekretär eines Dezernenten für das Pressewesen ist. Sehen Sie doch genau hin, wir haben uns nicht geändert, und streckt seine purpurroten Fühler voller Triumph von sich. Nichts hat sich geändert. Das Tasten nach einer imaginären Flechte am Kinn. Verraten und verkauft und dann von der Szene geschaukelt, auf der die zurückgebliebenen Fotos aus der Steinzeit explodieren, stinkend gelb und in Flammen. Ich möchte wissen, wer dafür das Drehbuch geschrieben hat. Von solchen stinkenden gelben Steinzeitfotos sich in die Pfanne hauen lassen. Ich mag das einfach, sagt eins dieser gewöhnlichen Arschlöcher entzückt, spielt kurz mit der eigenen Verzückung und fährt fort, wenn's mal so richtig heiß hergeht. Es hockt an dem städtischen Abwässertümpel, wo Blätter, Zweige, Plastikbeutel und Papier in einer dreckigen Collage erstarrt sind. Hier, ich schenke Ihnen ein Foto von mir und macht bloß Klick und die Ecke ist für immer in schwarz und weiß gefroren. Stinkend und gelb, es zieht die Luft schnuppernd ein, ich riech nix. Nun ist es dafür höchste Zeit. Und ich meine, es, das blüht wie einer der rübergeschickten Idioten. Also fallender IQ allgemein und dampfende tierhafte Stille im Raum hinter der geschlossenen Tür eines gewöhnlichen Augenblicks hockt weiter an dem Tümpel und fischt. Also dies ist der Raumzeitalter und Zeit, sich umzusehen im Raum. Und ich meine das ganz wörtlich, das Nervensystem umtrainiert, nicht mehr länger auf die angebotenen Wörter zu reagieren. Also langsam und kühl die Frage, was für ein Raum ist das hier? Ich zitiere den Titel einer Science-Fiction-Geschichte und nebenbei, Geschichte ist Science-Fiction. Die Psyche der Parasiten von Theodore Sturgeon, Make Room for Me, deutet auf die grauen Gebäude hinüber. Und auf eine wortlose Weise begriff ich 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist die Geschwindigkeit, mit der Licht reist. Es gibt engere Bindungen als körperliche Nähe, nicht? Ich brauche nicht zu antworten, die Antwort reiste 300.000 Kilometer pro Sekunde zurück. Dazwischen lag die höfliche, aber bestimmte Aufforderung, könntest du die Kehle zudrücken, nur ein wenig, so lange, bis ein Prädikat zu dem Subjekt gefunden worden ist. Aus einem anderen Raum kommt Beifall, dürr und raschelnd, wie das Rascheln dürrer Blätter, vermischt mit kurzem, rankenartig gewundenem Gelächter, eine abblätternde Mauer entlang. Springende Zeitformen hin und her auf derselben Stelle, da bin ich du und steige ein und habe so etwas wie ganz runtergerülpst, 300.000 Kilometer pro Sekunde und das strahlende Grün von hier ist durch das Grau von da verdüstert. Die Bilder werden einfach umgedreht zu Angst vor der Angst, mit Wörtern vor den Wörtern und Licht vor dem Licht und was dabei rauskommt, ist das Durchgepauste. Was ist schon wertloser als das? Verkürzter Atem und zitternde Handfarben, die andauernd verschwinden, ein farbloser Dunst. Alle möchten sie nur noch durchpausen und pausen durch und das Gerümpel häuft sich. Abgeschnitten von lebendiger Bewegung in dem Durchgepausten. Versteinert Leben in verkrüppelter Kriechform und die Angst vor der Angst ruft fort, während Wörter vor den Wörtern hervor, so ein Gewimmel und farbloser Dunst und dahinter die Drohung, wer nicht freundlich ist, wird ausradiert wie eine faule Unterschrift. Papiere werden hervorgeholt, Regale voll staubiger Akten, aus denen jederzeit das Gestammel von gestern wieder morgen hervorgelesen werden kann. Spielerisch werden die versteinerten Augenblicke ein wenig durchgeschüttelt und so eine zurückgelassene tote Hand am Telefon zaubert die gleiche ausgestorbene windige Ecke ans Licht. Auf eine schmerzlose Art krümmte sich die ausgestreckte Hand, die hinüber zeigte zu den vermauerten Fenstern und zeigte zurück auf den, der sie ausgestreckt hatte. Jetzt müssen Sie nur noch die Unterschrift von morgen leisten. So dehnte sich in den zerrissenen Hinweisen diese schäbige Todesschau von einem Augenblick zu einem anderen Augenblick deutlich anwesend hinter dem Rascheln von Papier und farblosen Dunststaub der Akten, aus denen das Gestammel von morgen rieselt, sichtbar für den, der ohne Wörter zu sehen gelernt hat, lange abblätternde Mauerreste entlang, wo eben noch ein Frühstück zubereitet worden ist. Und ich begreife, dass Sie mir nicht einmal eine Handvoll Sand schenken würden, wenn ich einem von Ihnen am Strand begegnen würde und der ganze Himmel darüber steht schon in Flammen, um einmal eins Ihrer wehmütigen Bilder unter den gegenwärtigen Verhältnissen zu zitieren. Einschub erinnerte mich unvorhergesehen im gleichen Augenblick an den Jungen, der mit dem Kopf an der Starkstromleitung hing und konvulsive strampelte und etwas über den Boden schwebend um sich trat, als trete eine Menge winziger, fieser Käfer von sich weg, so kleine blitzende Dinger, die nur so herumzuwimmeln schienen. Die Kopfhaut schmorte an den Stellen, wo er an die Leitung gekommen war. Ein Geruch von versengtem Haar und verbrannter Haut und sein Kopf war noch immer kahl geschoren, als er später wieder auf der Straße war. Und so ist das so, ein Spinnweb-Nachmittag mit lautlos explodierender Sonne, tausendfach wiederholt auf dem Lack vorübergleitender Wagen, als ich an dem staubigen Wald vorbei schließlich diese eine Straße heruntergeschaukelt komme. Da brennen noch schon staubdeckten Himmel eine Geschichte von A.E. van Vogt, die den Titel hat, die uns glauben, und irgendwelche Schwierigkeiten mit der Welt kommt eine führerlose Straße, nach draußen auf die Straße und einem gewöhnlichen Tag. Voll besetzt mit schreienden Leuten, nachdenklich machende Vorliebe für einzelne Gestalten, die schräg mit einer Schulter voran so ein leeres, vollgelöstes Straße hingehen. Qualm aus den Rundfunkaktionen der Fernsehstudios unter der Erde. Ein Mädchen kommt schreiend und pissend aus dem Druck unmittelbar körperlicher Bedrohung entlassene Nationen, angetastet von einem unüberschaubaren Gewirr an Vorschriften und Gesetzen, jede Sekunde in der man atmet, umgeben ist nichts geblieben, als der schädliche Umstand eines Traums in Form einer Gewalt, der über die Leinwand huscht. Hört, wie an irgendwer Scheiben und Splittern der Gläser Regen und Bürger ergehen ständig andere Anordnungen, die über die Stadt verteilten kirchlichen Pfarrhäuser, die Ämter hinter den Ämtern detonieren, ähnlich wie die Theater- und Opernhäuser und die Sprengung. Das war eben noch hier das städtische Gesundheitsamt. Wahllos waren Mercedes Taxis eine Menge, die aus dem Kaufhaus am Neumarkt strömt, den Ring, der die Innenstadt umschließt. Da sagte ich, verwirrende Flimmerschau, sobald ich die Augen schloss, weiße treibende Muster, die an den Rändern zerrissen, schau mal, was für eine irre Geschichte. Will. Sie schlagen ihn auf der Stelle zusammen vor dem Wiener Wald an der Christophstraße auf dem Rudolfplatz. Priester verstümmeln Kinder, die Toiletten verstopft mit scheißenden Arbeitern, Schüsse aus hochschiefen, zerfetzten Priesterfüßen, die hinter den Mauern sich wieder ducken und Gesichter sind flach, jeder persönliche Augenblick von den gelebten Frauenstumpfen braun getönten Seitenstraßenlokale mit flackerndem Kerzenlicht zwischen den murmelnden Gestalten übrig geblieben, auf die amerikanische Soldatenart mit Kinderpsalom und Klavierjazz aus den 50ern vor einem Glasbier stehen und langsam. Die in den Körpern hoffenden Priester treiben zuletzt und ich verstümmeln an. Blutige Roben und Hass und Amtsketten schleifen durch zerfallene Räume. Die Polizei managt wie verrückt. Sinnlose Daten, die fallen und mit ausgespuckten Drohungen sich abschätzen, rufen das ständige Klingeln von Wildkurven wie Unfallwagen vor. Operationen, die geheimnisvoll bleiben, werden auf offener Straße vollzogen. Lange Schnitte in das weiche Körperfleisch mit rostigen Klammern auseinandergehalten. Einstürzender Dom, Postkarten versprühen giftige Plastikfarben, die wie Tropfen brennenden Benzin auf die Gesichter von letzten Touristen fallen. Dazwischen schieben sich alles Mögliche ein, als ich mich umsah, war dieser Augenblick unverändert, die gleiche schwere, drückende Masse von Altköln zerreißt, Schrauben und Zahnräder spritzen herum, verbogen ist die Stängel und der ganze Aufbau hängt an kupfernen Fetzen von der zerschossenen Fassade. Blumentöpfe und Türklinken regnen nach, wehende Staubschleier treiben über die Todeskreuzung, winselnde Kellner. Ich sagte, ich bin an den Tierexperimenten mit entzogener Zeit nicht interessiert. Sie reißen ihnen die Kleidung in Stücke und werfen sie aus den oberen Stockwerken in den Hinterhof, wo die Kittloren mit gärenden Lichtformen und verwischten ein kichernder Greis hockt in der Rezeption und zupft mit seinen langen gelben Fingernägeln an den Eiern der stehen gelassenen Reisenden, während er in dem ranzigen Exemplar eines Alpen Express die kleinen Nachrichten von städtischen Größen liest. Speichel schlabbert nur Amerikaner auf das abgeschabte, glänzende Gewehr der Jacke. Er schiebt der vergessenen Gestalt von stinkenden Frikadelle in den Hals. Er kichert, schmeckt gut, als die stehen gelassene Gestalt des vergessenen Reisenden in den Kopf steckt, verschimmelt zur Religion. Wie wer kennt das Haar ihrer Frotze? Mit jenen Männern und Frauen stechen durch schmerzende Luft, Stücke aus der Schatzkammer eines alten Gedächtnisses, bis ich den Trick begriff, mit dem die Zeit betrogen wurde und der einfach nur darin bestand, dass alles in dem flackernden, schattigen Seitenstraßenlokal die muffige Melodie ausströmte. Jetzt wirbelt der sprechende Kalender der Furcht aus morschen Holz, toten Sonntagen und Festen, fleckigen Stoffstücken, rostigen Nägeln und silbernen verzierten Döschen mit pulverisierten Wandtropfen und der Spaghetti durch das flackernde, gedämpfte, weiche Halb dunkel in rankenhafter, schwingender Bewegung. Wolke Knochenmehl, zerstäubt in einer Schleppe. Da war das wieder ein anderer Abend, als ich nickte und konnte gehen. Aus Asphaltbrocken, zerschliffenem Meer. Das ist eine Projektion subjektiver Empfindungen. Aber hör doch mal zu, das ist wirklich Musik. Spielautomaten drehen durch und erschlafen junge Verkäufer. Sie springen Zuschauern ins Rückgrat und verweisen die Tür und in die Nacken. Durch geschützt gegeneinander ausgespielte Gegensätze verwirrt, dezimiert sich die Bevölkerung der Stadt selbst. Sie richtet sich hin in tiefen Garagen und Parkhäusern im Bahnhof, Appellhofplatz und Waldmarkt. Öffentliche Veranstaltungen langsam verrast werden, finden an verschiedensten Stellen der Stadt kostenlos statt. In den Kanalisationsschächten zur schwimmenden Körper häufen sich Massen von Leuten wegen dem Fußballstadion zusammengetrieben und angeheizt von einer Berserker-Fußballmannschaft auf knackenden Notbits. Die Tribünen stürzen ein und haben unter sich ihren Körpern ineinander gekalkte Masse verdrehter Arme, winkender Fahnenstücke und auffüllende Sirenen. An den Ausgängen werden Schutzen durchgelegt, wäre sogar von ihr das motorische Nervensystem zu kontrollieren und sie könnte die Zuhörer veranlassen, aufzustehen, sich zu bewegen, zu kratzen, zu verdrängen. Erklärung des Polizeipräsidenten. Eines bestehe keinerlei Grund zu irgendeiner Situation. Sie mag sie alle da sitzen sehen und darüber reden hören, wie wunderbar sie ist und aufgeschlitzte Autoreifen kolben und aus dem Straßenpflaster herausgebrochene Basaltbrocken werden in die reichen Räume moderner Kunstgalerien ihre Sünden vergeben, ihr Nervensystem wird der Media und der Kunsthalle bis zum Schaugeschäft geschmissen. Heißt nicht der Wahnsinn unter den gegebenen Umständen Wörter? In die mit drängenden Leuten vollgestopften Räume werden Auspuffgase geleistet, die blindesten Phrasen werden abgesogen, in ihre lähmendsten Bestandteile zerlegt, sterilisiert und zurückgepumpt als sterile Laute mit äußerst verdünnter Luft. Trupps der städtischen Müllabfuhr sammeln die Leichen ein. Über die übrig gebliebenen Besucher geht ein Aschenregen aus Zigarettenpuppen nieder. Kalter Kaffee versprüht. Polizisten in Zivil treten vor den Hauseingängen durch den Tor auf den kalten Braunsfeld die Heimkehrer in die Eier. Touristen vom Land werden mit Omnibussen eingefahren, Stadtrundfahrten in Gott sich aus. Mit ihren Karambolagen an einem langen Draht befestigt, steuern die offiziellen Fahrer dieser Busse die Touristen vom Land direkt in die Häuserfront hinter Diskotheken und Clubs. Und da saust auch schon ein Bus voll besetzt mit voller Wucht in die Vorderfront. Die stärkeren Emotionen verkrüppelt in dieser Form von Hass und lebendig begrabener Tote in Sprache ohne Farben, sinnlosen Wörtern, Barbaren fliegen blutig gegen die Rückwand, kreischende teure gespenstische Stadien, gespenstisch verkrüppeltem Weiterleben, immerfort negative Auslese, zitiert verschüttete Geheime, weil sprachlose Geometrien des Universums, das nicht notwendig verbales Ich und das Verb Sein benötigt, sprachliche Ordnung, die trennt und trennt, der menschliche Körper vom Gehirn durch Wörter blockiert, gibt Körper, die nichts als Wortkloaken sind, wo ein Versuch differenzierter Artikulation, differenzierten Bewusstseins zur Selbstverstümmelung des Bewusstseins führt, klapprige und windige alte Schwaden, ein leerer Ausdruck, der durch einen leeren Körper treibt. Gerät mit schlüpfrigen Musik vom laufenden Band liegt zwischen den Regalstücken, Sprungfedern und also aufgerissenen Kunststoffpolstern. Von alten Wichsflecken steife Vorhänge, Tischtücher und Tapeten werfen schattige Figuren in einen trostlosen Frühlingstag. Das Rasseln ramponierter, aufspringender Registrierfassen ist zu der runtereiernden Internationalen zu hören. Schlammige Flocken und Schaum hängen in der Luft. Fremde werden auf abfallübersäten Parkplätzen aus dem Wagen gezogen. Die Kleider werden ihnen vom Leib gerissen und sie werden aus ihren Körperformen gezerrt. Von oben sackt der Private Club runter in den Trümmerhaufen, aus dem die Vornamen der Kellner gerufen werden. Wie spät, hey Charlie, noch eine Runde. Rolf-Dieter Brinkmann. To a world filled with compromise, we make no contribution. Mit Christian Brückner. Ton und Technik Günter Hess und Angelika Haller. Regieassistenz Christiane Klenz, Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Bayerischer Rundfunk 1996. Rolf-Dieter Brinkmann und die Musik. Ein Beitrag von Karl Lippegaus. Wenn man nachts allein in einem Zimmer sitzt, Schallplattenmusik an, ringsum Zivilisationswüste, ist das beinahe wie auf einem kalten Berg allein zu leben. In dieser Art der Umgebung, in einer Seitenstraße in der Innenstadt. Voilà, da ist er wieder in drei Zeilen, der Brinkmann-Sound. Der Hass auf die deutschen Spießer, die Empörung über die Verhältnisse, die Wut auf das bunte Treiben in der Stadt Köln im Besonderen. Brinkmann kam aus dem niedersächsischen Vechta, auch nicht gerade als Deutschlands Hochburg des Frohsinns und der Dolce Vita bekannt. Vecht ist altdeutsch und heißt feucht. Aber mehr als in Köln kann es da oben auch nicht geregnet haben. Sein Überlebensproblem in Köln war für Brinkmann vielleicht vorrangig, dass er keinen Humor besaß. Seit 1990 vergibt die Stadt Köln einen Rolf-Dieter-Brinkmann-Preis, aber wie für viele Poeten kam auch die Ehre für RDB zu spät. Zu seinen Lebzeiten, Brinkmann kam 1975 bei einem Verkehrsunfall in London, wenige Tage nach seinem 35. Geburtstag um, zeigte Köln auch an diesem hochbegabten Schriftsteller und Poeten wenig Interesse. Inzwischen pensionierte WDR-Redakteure und Regisseure haben tragikomische Stories auf Lager über RDBs gelegentliche Vorstöße ins Funkhaus am Wallraffplatz. Wenige Monate vor seinem tragischen Tod in London war Brinkmann Gastdozent an der Universität Texas in Austin, wo er sich mit einem aus Deutschland Ausgewanderten, dem Studenten Hartmut Schnell, anfreundete. Zurück in Köln schickte Brinkmann aus der kleinen, beengten Wohnung in der Engelbertstraße nahe dem Rudolfplatz über einen Zeitraum von einem Jahr zahlreiche Briefe an Schnell, von der Witwe des Autors 1999 bei Rowohlt in Buchform veröffentlicht. Darin schildert Brinkmann seine Entwicklung als Dichter, seine Tätigkeit als Übersetzer, er schreibt von Kinobesuchen, aber vor allem auch von seinem Verhältnis zur Rockmusik, der, Zitat, amerikanischen Sprachhaltung, einfach und direkt etwas zu sagen. Und er schickt Hartmut Schnell einige Gedichte. Brinkmann schreibt nüchtern und bekifft, schlaflos und wütend, freudig und erschöpft. 3. Juni 1974. Aus den kleinen Lautsprechern hier kommt die Musik von Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Töne und Stimmungen, die mir viel offener und weiter erscheinen als die graue westdeutsche Gegenwart und Sprache, die nun wirklich so negativ und hassvoll aufgeladen ist. Was mit Kabarettliedern bezeichnet wurde, dieser leichte, ungenierte Tonfall, wäre heute wohl Rock'n'Roll, wie bei manchen ironisch-aggressiven Texten, zum Beispiel bei Frank Zappa. Der Terror der Mode, TV, Pop, Illustrierte. Keine Hast, ruhig und intensiv leben, intensiv ficken, etwas und genau Musik hören. 7. Juni 1974. Mich hat ja das Wetter in Austin dort immer jeden Tag etwas mitgenommen. Must be the season of the witch, ein Hit von Julie Driscoll. Und hier in Köln ist es Anfang Juni immer noch kalt. Musik kriegt man hier nur noch von schwarzen Rillen, Platten. Ich hatte die ganze Nacht gepackt und das Radio lief. Der Orientale nebenan schlug Fäuste gegen die Wand. Mir war es da egal. Ich hatte mich so oft über die anderen Musiken geärgert. Hier habe ich mir das Album 3 von dem lauten Wainwright III besorgt, das es auch gibt. Es ist mit einer Band, elektrische Fiedel sowie Greasy Wheel. Und ich hatte leider nur Gelegenheit, das erste Stück zu hören, als ich die Platte kaufte, die erst langwierig bestellt werden musste und so weiter. Und das erste Stück ist sehr gut. Dead Skunk, eine Geschichte von einem überfahrenen Stinktier, das auf dem Highway liegt und stinkt. Die Lieder sind so gut, weil sie so real sind und nicht das olle psychedelische Gewehe und Gesumse, dieser nachgemachte Kosmos und so ein Quatsch. Schon wieder Donnerstag und draußen zucken Blitze rum, um 2 Uhr mittags, sehr schwül. Die Leute und ich stöhnen. Der Plattenspieler ist wieder da, aus der Reparatur. Velvet Underground-Platte spielt, durch 2 Goodman-Boxen rausgeschickt. Die Musik überdröhnt den hässlichen Straßenlärm und das Gewühle der Leute. Aus einem langen Gedicht bringt man's an Hartmut Schnell. Sind die Namen alphabetisch untereinander im Telefonbuch nicht ein endloser Blues? Ist die mechanische Uhrzeitansage nicht ein Blues? Sind die Kinoprogramme, die jede Woche wechseln, nicht ein langer, endloser Blues? Ist das kein Blues, wenn man feuchte, schwitzende Hände schüttelt? Ich müsste blödsinnig allein sein, wie eine Ein-Mann-Band. Die Musik macht wie ein ganzes Orchester, laut wie ein Neger, selbstsicher, positiv, stark. Wie Kafka in seinen Tagebüchern zeigt sich auch Rolf-Dieter Brinkmann als extrem lärmempfindlich. Er hört alles und er leidet. Er sehnt sich nach Stille und er lebt wie in einem lauten Gefängnis mitten in der Kölner Innenstadt. Manchmal, wenn ich rausgehe, kriege ich nach einiger Zeit regelrechte Wutanfälle und ich könnte eine ganze Straße zusammenschlagen. Die Musiksendungen nachmittags mit den schicken, ordentlichen, modernen Sprechern durchprügeln, mit Schlagringen die Discjockeys bearbeiten. Die Leute rotieren wie blödsinnig auf der Stelle, hin und her geschüttelt durch Mode, Musik, noch ein Fätzchen Neues. Sie gehen alle dadurch wie die Könige des Drecks. In der Woche, als ich zufällig spätabends in diesem Club vorbeikam, als sie einen westdeutschen, miesen, sinnlich toten, modernen Avantgarde-Jazz zum Besten gaben, also total frustriertes Zeug, ging ich hin und sagte, spiel doch mal was anderes als den frustrierten Dreck. Das wurde auch noch für den Rundfunk mitgeschnitten. Da wurden sie wütend und der bleiche Besitzer scheuchte mich weg. Ab und zu Musik und das Gras schmeckt. Ich wüsste, dass ich hübsche Rock'n'Roll-Lieder schreiben könnte, lebte ich länger in den USA. Ab 1965 mehr Rock'n'Roll. Der Beatclub im TV. Musik ist oft gut, aber die Kameramätzchen sind doof und modern blöde. Soll alles psychedelisch wirken? Stille ist etwas ganz Seltenes geworden. Alter, verkratzter New Orleans-Jazz aus der Musikbox von einem Bart-Hippie-Muff gedrückt. Der Tonfall, mit dem die Leute hier umgehen und einander behandeln, ist der eines bellenden Befehlens. Tante Clara will in die Sahara, aber nur, wenn sie was getrunken hätte. Das ist eine Kölner Karnevalsballade. Ein deutscher Volkssänger reimt, die Gitarre umgehängt. Was ich zu sagen hätte, dauert nur eine Zigarette. Sitze hier bei offenem Fenster, klare Winterluft, heller, aber lärmender Morgen, höre den Randy Newman, Mr. President, have pity on the working man. Und das schallt aus dem kleinen, engen Zimmer, jetzt über die Engelbertstraße, wo sie wie verrückt überall arbeiten und wo nie ein Selbstbewusstsein sich zeigt. Die Leute sind alle geduckt und voll Wut und Angst, eine fürchterliche Mischung. Musik am Morgen statt Arbeit am Morgen. Realistisch ist das nicht, das weiß ich auch. Nirgendwo hinzugehen. Die Gespräche und Unterhaltungen sind ohne Intensität. Irgendwas wird im Radio abgespielt. Man sitzt etwas rum, verloren, wie in leeren Durchgangsstationen oder Übergangszeiten. Flucht, aber wohin? Rolf-Dieter Brinkmann und die Musik. Sie hörten einen Beitrag von Karl Lippe raus. Thank you. Deutschlandfunk.